Lasst uns froh und munter sein und uns in dem Herrn erfreuen. Lustig, lustig, tralleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Bald ist unsere Schule aus, dann ziehen wir vergnügt nach Haus. Lustig, lustig, tralleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Dann stell ich den Teller auf, Nikolaus legt gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig, lustig, tralleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.